Firkumen und ich der Hadio. Ist unser Grinch Eiswurz in ihr gerufen? Ist beim Besuch ist in der Arke sitzt. Ist unser Grinch? Jetzt. Ach! Jetzt du. Lass mal spatzen! Ach! Ist klein genug? DJ Call und Supalo! We'll be right back.